Abgestempelt und abgefahren. Nicht nur die Berufe im öffentlichen Dienst haben an Status verloren. Auch die teilweise oder komplette Privatisierung öffentlicher Unternehmen hat der ehemals mittelständisch geprägten Belegschaft nicht gut getan. Die Privatisierungswellen der vergangenen Jahrzehnte haben nicht nur dazu beigetragen, Arbeitsplätze abzubauen und Anstellungsbedingungen zu verschlechtern. Sie haben auch das Urvertrauen vieler Bundesbürger in die Sicherheit und Planbarkeit ihrer finanziellen Zukunft zu erschüttert. Ein Beispiel: Postbeamter. In meiner Kindheit gab es in Köln eine Siedlung in bester Lage, gleich neben dem Stadtwald, in der die Postler lebten. Die liebevoll begrünten, halb im Wald stehenden Häuserreihen waren von der Deutschen Post exklusiv für ihre Beamten gebaut worden. Und wer dort einziehen konnte, war ziemlich sicher für den Rest seines Lebens sorgenfrei. Einer von ihnen war der Vater eines Freundes, den ich zusammen mit unserer damaligen Clique häufiger besuchte. Er war Beamter in der Verwaltung, klassischer mittlerer Beamtendienst, und sein Einkommen reichte, um die vierköpfige Familie als Alleinverdiener zu versorgen. In der Siedlung lebten auch einige Postboten. Seither hat sich sehr viel verändert in der Branche der Brief- und Pakethersteller. Da sind all jene Privatfirmen, die Pakete ausliefern und den Lieferanten der deutschen Posttochter DHL Konkurrenz machen, vor allem Hermes, UPS, DPD und GLS. Und da sind die neuen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Zum einen für die Beamten. Als die Deutsche Bundespost 1995 in die Aktiengesellschaft Deutsche Post AG, Telekom und Postbank umgewandelt wurden, gingen die Beamten auf die drei Aktiengesellschaften über. Allein bei der Deutschen Post AG arbeiten heute noch 30.000 von ihnen. Mitte 2018 allerdings kündigte die Aktiengesellschaft an, sie loswerden zu wollen. Die Geschäftsleitung sorgte dafür, dass eine 500 Millionen Euro für ein Vorruhestandsprogramm zurückgelegt wurde. Auf diese Weise soll die Post künftig jedes Jahr 200 Millionen Euro an Personalkosten einsparen. Das klingt toll. Für die Aktionäre. Weniger toll ist es für die Beschäftigten. All jene, die heute schon angestellt, anstatt verbeamtet bei der Post arbeiten, bekommen weniger Geld. Und sie sind natürlich deutlich leichter kündbar. Gerade für die Briefträger hat sich zuletzt einiges zum Schlechten verändert. Neu eingestellte Postzusteller bekommen nun generell erst einmal befristete Arbeitsverträge. Und mit ihren Befristungen meint es die Post richtig ernst. Im Mai 2018 wurde bekannt, dass, so stand es in einem Strategiepapier der Geschäftsführung, künftig die Entfristung dieser Verträge von der Anzahl der Krankheitstage abhängig gemacht werden solle. Das heißt, nur wer in den 2 Jahren befristeter Anstellung nicht häufiger als 2-mal krank gewesen sei und maximal 20 Krankheitstage angehäuft habe, kann demnach noch mit einem anschließenden unbefristeten Vertrag rechnen. Durch die marktwirtschaftliche Brille betrachtet lässt sich diese Strategieentscheidung so rechtfertigen. Kein Unternehmen sollte gezwungen werden, aus purer Nächstenliebe Mitarbeiter dauerhaft durchzuziehen, die ständig krank sind. Aus Sicht der Beschäftigten allerdings muss man doch relativieren. 2 Krankschreibungen in 2 Jahren sind ein ziemlich streng angesetztes Ziel. Zumal mit Sicherheit nicht alle, die sich häufiger krank melden mussten, Faulenzer sind. Im Sozialgefüge unseres Landes hat die Privatisierungswelle im öffentlichen Dienst schmerzhafte Narben hinterlassen. Dass Hunderttausende Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft gewandert sind und die besondere staatliche Fürsorgepflicht für all die betroffenen Beschäftigten weggefallen ist, hat dieses Sozialgefüge deutlich verändert. Die Privatisierungen sollten den Wettbewerb unter den Anbietern ankurbeln, sie sollten für Effizienz durch Kostendruck führen. Sie haben aber im Ergebnis dazu geführt, dass der Kostendruck zu großen Teilen auf den Schultern der Mitarbeiter ausgetragen wird. Zum Beispiel, indem sich diese, wie bei der Post, möglichst besser nicht mehr krank melden. Auch bei einem anderen ehemaligen Staatsunternehmen weht heute ein ganz anderer Wind, bei der Deutschen Bahn. Anfang 2018 berichteten meine Kollegen von der Deutschen Presseagentur, die Aktiengesellschaft habe enorme Probleme, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Lokführer, Elektroniker, Ingenieure, Fahrdienstleister und IT-Experten. Woran liegt das? Vertreter mehrerer Bahngewerkschaften erklärten, dass schlechte Bezahlung und mangelnde Wertschätzung des Konzerns für seine Mitarbeiter dafür verantwortlich zeichne. Zum Beispiel seien die Dienstpläne längst nicht mehr so verlässlich wie früher. Die Lokführer müssten ihre Freizeitpläne oft kurzfristig wieder umschmeißen. Und das wiederum liege daran, dass die Personaldecke immer dünner gestrickt sei.